Wenn mal doch nicht der Kopf nicht frei. Der Moment grad da, Augen zu und lockt mich ein. Brauch keinen Grund, nein, ich tu's einfach. Ihr trifft eiserne Bälle gerade auf puren Eifer. Betont in gute Zeiten und immer dabei zu wachsen. Jahrelang gereift, diesen tiefen Wund kann keiner kappen. Rappen ist wie Kampieren. Runterfahren, Puppe, gerade Raps aus meinem Stamm. Hier schon 100 Mal, bin wie so ein Vampir. Werde nachts jetzt richtig wach. Dreh mir nen Blunt, yeah, und mach Rap zu ner Wissenschaft. Es kam der Ranzer-Stuff, dann der für ohne Shit. Stunde 0 vor 8 Jahren, das Ende noch ungewiss. Ich nehm die nächste Runde, mach das Ding mit Zendo klar. 9 Tracks, bei denen jede Line berechtigt war. Zeit ist relativ der Raum, egal. Ich sitze wieder hier zum zigtausendsten Mal. Ich mach die Augen zu, ja, und schweif wieder ab. Bin in meiner Welt gefangen, setze Rhymes auf den Takt. Zeit ist relativ der Raum, egal. Ich sitze wieder hier zum zigtausendsten Mal. Ich hab wieder nen Lauf, mach mein Traum einfach wahr. Egal was heute noch geht, Mann, ich schraub ein paar Bars. Mann, hier wächst halt noch was, schweißen Texte aufs Blatt. Mir egal was du und der ganze Rest dazu sagst. Art und Rap und wer uns kennt, kann das bestätigen. Schenken viele gute Strahlen, doch nur die wenigsten. Anti-Stani-Beats, Anti-Rap als Ego-Push. Anti-Beef, pro konstruktiver Redefluss. Pro Musik, probieren viel, bleiben produktiv. An unser Programm und sehen es ausschließlich positiv. Zeit ist relativ der Raum, egal. Ich sitze wieder hier zum zigtausendsten Mal. Ich mach die Augen zu, ja, und schweif wieder ab. Bin in meiner Welt gefangen, setze Rhymes auf den Takt. Zeit ist relativ der Raum, egal. Ich sitze wieder hier zum zigtausendsten Mal. Ich hab wieder nen Lauf, mach mein Traum einfach wahr. Egal was heute noch geht, Mann, ich schraub ein paar Bars. Gaumenschmaus für Feinschmecker, die nicht auf Standard stehen. Feiern hart wie Rheinländer, farbenfroh wie ein Punker. Gehen in uns, wenn das nächste Ding geplant ist und der Beat passt. Nachtschicht angesagt, Killpapier wie ein Vielfraß. Das ist echter Spielspaß. Nein, wir wollen gar nicht viel, nur ne Bühne, Boxen, Mikes und ein Bierfass. Klares Ziel vor Augen, ich hoffe, dass es Blüten trägt. Live-Gigs und Jams, voll unser Herz nur für die Bühne schlägt. Jap, jap, wir drehen durch wie bei einer Fastnacht. Bouncen hart im Takt, der Bass niemals abflacht. Weil das Teil Krach macht und die aufs Dach klatscht. Wir sind erst zufrieden, wenn ihr brüllt, ihr geht krass ab, voller Leidenschaft. Mit nem Ziel in meinem Hinterkopf werde nie aufhören, hab immer mehr auf solche Dinger Bock. OWL ist endlich wieder stolz auf Min und Bielefeld. Stellen jetzt alles auf den Kopf, bis sogar meine Ziege bellt. Zeit ist relativ der Raum, egal. Ich sitze wieder hier zum zigtausendsten Mal. Ich mach die Augen zu, ja, und schweif wieder ab. Wenn in meiner Welt gefangen, setze Rhymes auf den Takt. Zeit ist relativ der Raum, egal. Ich sitze wieder hier zum zigtausendsten Mal. Ich hab wieder nen Lauf, mach mein Traum einfach wahr. Egal was heute noch geht, Mann, ich schraub ein paar Bars.